Modelltest 10. Eine Küche für Blaustrümpfe. Die Frankfurter Küche. Eines der größten kommunalen Probleme Frankfurts in der Weimarer Republik war die Massenwohnungsnot einkommensschwacher Schichten. Um die Jahrhundertwende waren viele Landbewohner auf der Suche nach Arbeit in die Stadt gezogen und dort in oft äußerst beengten und gesundheitsschädlichen Unterkünften untergebracht. Im und nach dem Ersten Weltkrieg stagnierte die Bauproduktion und verstärkte die bereits bestehende Wohnungsnot. Die Stadt Frankfurt wollte diesem Missstand trotz knapper Kassen abhelfen und ließ Siedlungskonzepte mit seriellen Wohneinheiten entwickeln. Vom Baukörper bis zu den festen Inneneinrichtungen wurden standardisierte, normierte Bauteile verwendet, die billig und schnell herzustellen und zu installieren waren. So entstanden zwischen 1925 und 1930 etwa 12.000 öffentlich geförderte Wohnungen. In ihnen lebten zu Beginn der 30er Jahre 11% der Einwohner Frankfurts, versorgt mit Komfort und mit Licht, Luft und Sonne. Der Frankfurter Generalanzeiger schrieb 1918: Der Clou der Wohnung aber ist die Küche. Winzig klein, aber so raffiniert ausgeklügelt, so praktisch angeordnet, dass selbst der größte Blaustrumpf zur begeisterten Köchin werden muss. Architektin dieser Küche war Margarete Schütte-Lihotzky, die von Ernst May, dem Leiter des Hochbau- und Siedlungsamtes der Stadt Frankfurt, 1926 aus Wien geholt worden war. Dort hatte die Innenarchitektin bereits Kücheneinrichtungen entworfen. Aber erst in Frankfurt optimierte Schütte-Lihotzky ihre Entwürfe. Sie revolutionierte die Vorstellung von einer modernen Küche in einem solchen Ausmaß, dass sie einen eigenen Namen erhielt: die Frankfurter Küche. Sie ist der Prototyp der heute gebräuchlichen Einbauküche. Ausgangspunkt von Schütte-Lihotzkys Überlegungen war, dass die Küche als ein Laboratorium aufzufassen sei, in dem nicht nur hygienische Verhältnisse zu herrschen hätten, sondern die ausschließlich dem Arbeiten vorbehalten sei. Deshalb müsse die traditionelle Wohnküche, in der nicht nur gekocht, sondern auch gegessen wurde und die das Zentrum des familiären Wohnens darstellte, aufgelöst werden. Schütte-Lihotzky trennte also den Küchen- und Wohnbereich und verteilte sie auf zwei Räume, die durch eine Schiebetür miteinander verbunden waren. So konnte der Grundriss für die Küche erheblich verkleinert werden. Doch wollte Margarete Schütte-Lihotzky damit nicht nur die Sparsamkeitsvorgaben des Stadtbauamtes erfüllen, vielmehr verfolgte diese Entscheidung eine neue Wertvorstellung. Die Architektin wollte die räumlichen und technischen Voraussetzungen für die Emanzipation der Frau schaffen. Frauen, zu dieser Zeit noch alleine für die Hausarbeit zuständig, sollten ihre Lebenszeit nicht in der Küche verbringen. Vielmehr, so Schütte-Lihotzkys Philosophie, müsste es doch möglich sein, Kapazitäten für berufliche und geistige Aktivitäten zu gewinnen, wenn es gelänge, die häusliche Arbeit zu erleichtern, zu vereinfachen und zu rationalisieren. Ihre Planungen konzentrierten sich deshalb auf die Frage, wie Arbeitsvorgänge in der Küche unter minimalem Kräfte- und Zeitaufwand geleistet werden könnten. Anregungen holte sich Schütte-Lihotzky aus den USA. Der Patententwurf der Speisewagenküche von Pullman und die Kücheneinrichtungen der Mississippi-Dampfer hatten solche rationalen Konzepte bereits realisiert. Um die Bedingungen einer deutschen Hausküche zu evaluieren, erfasste die Architektin die Arbeitsleistungen in der Küche wie in einer Fabrik. Sie maß mit Meterstab und Stoppuhr die Griff- und Schrittwege, analysierte sie und rationalisierte sie. Die einzelnen Bewegungen der Hausfrau sollten genau aufeinander abgestimmt sein. Auf alles Überflüssige sollte verzichtet, alle Leerläufe sollten vermieden werden. Das verlangte eine optimale Raumnutzung. Deshalb verbannte Schütte-Lihotzky den traditionellen freistehenden Küchenschrank aus der Küche und ersetzte ihn durch fest eingebaute Schrankwände, die millimetergenau die Wände ausfüllten und bis an die Decke reichten. Statt Klapptüren, die funktionale Bewegungsabläufe behindern, erhielten die Wandschränke Schiebetüren. Eine zeiteinsparende Maßnahme war auch die Installation zweier Spülbecken anstelle der bis dahin benutzten Spülschüssel. Dort und auf Abtropfgestellen konnte das Geschirr von alleine trocknen. Lampenschienen an der Decke sollten das künstliche Licht für gezielte Arbeiten verfügbar machen. Ebenso optimal wurde das natürliche Licht eingeplant. Die Arbeitsplatte wurde direkt unter dem Fenster angebracht. Unter ihr führte ein Fach mit einer Öffnung ins Freie, wo sich Lebensmittel frisch lagern ließen. Schließlich war der Kühlschrank ja noch nicht erfunden. Vor allem aber boten die Küchen einen für diese Zeit keineswegs üblichen Komfort. So gab es fließendes, kaltes und warmes Wasser, einen Gas- oder Elektroherd, Stromanschluss und manchmal sogar eine Zentralheizung. Die Materialien für Fenster, Türen, Fußböden, Wände, Spülbecken, Ausgüsse und Armaturen wurden unter Erfordernissen der Hygiene sowie der leichten und schnellen Pflege ausgesucht. Dies war keine leichte Aufgabe für die Architektin. Nach einer ersten Bestandsaufnahme musste sie nämlich feststellen, dass vieles fehlt, dass fast kein Baubestandteil oder Material das Ideal erreicht, das gerade für Kleinwohnungen allen Anforderungen entsprechen würde. Schütte-Lihotzkys Entwicklung stieß auf großes internationales Interesse. Schon bald wurde ihre Küche etwa in ein französisches Siedlungsprogramm integriert. Doch die ersten Frankfurter Siedlungsbewohner konnten sich mit der neuen Küche nur schwer anfreunden, obwohl sich die Verantwortlichen sehr darum bemühten, die Philosophie der neuen Haushaltsführung zu vermitteln. In unzähligen Schriften, in Vorträgen, in Radiosendungen und sogar in Filmen wurde für deren Vorzüge geworben. Eine besondere Ausstellung bei der Frankfurter Mustermesse, der neuzeitliche Haushalt, zeigte eingerichtete Küchen bei unterschiedlichem Küchenbetrieb. Aber die ersten Bewohner der Frankfurter Küchen waren an Gemütlichkeit und an den Besitz eigener Möbel gewöhnt. Sie empfanden deshalb die normierte, immobile Inneneinrichtung nicht als Befreiung von unnötigen Zwängen, sondern als Vorenthaltung individueller Gestaltung. Die Einfachheit und Zweckmäßigkeit von Schütte-Lihotzkys Küchen wurden oft gleichgesetzt mit Nüchternheit und Lieblosigkeit. Das Wort vom Küchenknast machte die Runde und viele Karikaturen machten sich über die Frankfurter Küche lustig. Doch nachdem die ersten Widerstände überwunden waren, ließ sich der Siegeszug der Frankfurter Küche, erweitert um zahllose technische Erfindungen, nicht mehr aufhalten. Und als die hochgeehrte Margarete Schütte-Lihotzky im Jahr 2000 kurz vor ihrem 103. Geburtstag starb, fand sie ihr Konzept aus den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts bestätigt. Einen Haushalt ohne Einbauküche kann sich heute kaum noch jemand vorstellen.